In Angst und bürgerlichem Leben wurde nie eine Kette gesprengt. Hier muss man schon mehr geben, die Freiheit wird nicht geschenkt. Nicht Mord, noch Brand, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen, stärker soll es von Wirkung sein. Es sind die glücklichen Sklaven der Freiheit größter Feind. Drum sollt ihr Unglück haben und spüren jedes Leid. Nicht Mord, noch Brand, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen, stärker soll es von Wirkung sein. Zu Bettlern sollt ihr werden, verhungern allesamt. Zu Mühen und Beschwerden verflucht sein und verdammt. Nicht Mord, noch Brand, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen, stärker soll es von Wirkung sein. Euch soll das bisschen Leben so gründlich sein verhasst, dass ihr es weg wollt geben wie eine schwere Last. Nicht Mord, noch Brand, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen, stärker soll es von Wirkung sein. Nur dann vielleicht erwacht noch in euch ein neuer Geist. Ein Geist, der über Nacht noch euch hin zur Freiheit reißt. Nicht Mord, noch Brand, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen, stärker soll es von Wirkung sein. Nicht Mord, noch Brand, noch Kerker, nicht Standrecht obendrein. Es muss noch kommen, stärker soll es von Wirkung sein.